Vielen Dank für Ihren Applaus. Inzwischen darf ich Ihnen dann meinen Freund Heinrich Schiff vorstellen. Ja, dieses Konzert, das Sie gleich hören werden, aus der Taufe gehoben hat, dem es auch gewidmet ist, der es verschiedentlich gespielt hat, teils mit mir, teils ohne mich. Ich freue mich ganz besonders, es Ihnen hier mit meinem Freund wieder einmal vorführen zu dürfen. Viel Vergnügen. Thank you. Thank you. Musik.